gehst du heut zum Kreinstabermarkt. Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian grüß mir da deine, der ich so lang hab. Ich war ihr einst sehr zugetan. Bestell bei ihr mir ein Hemd von Batist. Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian. Nahtlos soll's sein, nur Stoff so wie er ist. Dann bleib ich ihr auch zugetan. Sie soll es waschen in jener Welt. Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian. Wo Wasser fehlt und Regen niemals fällt, dann bleib ich hier auch zugetan. Sie soll es trocknen inmitten von Dornen. Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian. Die nie geblüht seit Adam geboren, dann bleib ich hier auch zugetan. Sie soll mir finden ein Morgenland. Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian. Spülsaum und feinem Meerstrand, sonst bin ich hier nicht zugetan. Sie soll es pflügen mit eines Lammhorn. Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian. Bestellen dann durch ein Pfeffersaatkorn, sonst bin ich hier nicht zugetan. Sie soll dann ernten mit Sicheln von Leder. Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian. Die Garben schnüren mit Pfauenfedern, sonst bin ich hier nicht zugetan. Da alles getan und fertig sie ist, Peterle, Salbei, Rosmarin und Thymian. Sie mir bringen das Hemd von Batist.